Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Gott segne dieses Wort. Das Licht. In diesem Bibelvers hier aus dem Johannesevangelium lernen wir mehr über das Licht. Genauer gesagt, Jesus Christus als das Licht der Welt. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass Jesus hier eben sagt, ich bin, ja, ich bin das Licht der Welt. Und immer wenn er sagt, ich bin, vor allem ja, hier im Johannesevangelium, lernen wir mehr, dass er damit eben sich selber darstellt als Messia. Ja? Und das ist eben bestätigt worden, also als unser Erlöser, der Erlöser aller, der Erlöser der Menschheit, also alle Menschen, die zu ihm kommen, als reuige Sünder. Ja? Und wenn ihr das lest im Johannesevangelium, dann lernt ihr immer wieder mehr über diese Ich Bin. Immer wenn wieder Jesus sagt, ich bin, ich bin, ich bin, dann sind das eben diese göttliche Bestimmung, diese göttlichen, es ist ein göttlicher Titel, ja, der Titel des Messia. Und das ist eben durch die Auferstehung Jesus Christus bestätigt worden, dass Jesus Christus der Messia, der Löser der Welt ist. Ja? Und so, wenn wir also Jesus Christus nachfolgen, ja, wie es hier heißt, als reuige Sünder, wir wenden uns von der Sünde ab und der Heilige Geist kommt in unsere Herzen und wir wachsen in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, so brauchen wir nicht mehr im Dunkeln umherzuirren, denn wir haben das Licht, wir haben den Heiligen Geist, das zum Leben führt, zum ewigen Leben, nicht nur wenn wir sterben, sondern jetzt schon. Ist der Heilige Geist in unseren Herzen. Und geht nochmal rein ins Matthäus-Evangelium. Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Also auch im Neuen Testament, Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Und lest mal, was Jesus Christus sagt über Salz und Licht. Ja, wo er sagt eben, ihr seid das Licht der Welt, in Vers 14. Lest es mal selber durch und das macht uns Mut und wir verstehen eben, dass wir, die wir Jesus Christus folgen, eben das Licht sind. Wir sind nicht Jesus, aber wir folgen ihm und helfen eben auch anderen, erzählen anderen von der guten Nachricht von Jesus Christus, ja, dass er als Gott im Fleische gekommen ist und am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Und so, dass wir im Glauben an ihn das ewige Leben haben, durch den Heiligen Geist besiegelt. Und er uns hilft, dass wir uns abwenden von der Sünde als reuige Sünder. Und er hilft uns, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und eben auch, dass wir stärkt uns, dass wir anderen von der guten Nachricht mitteilen. Und auch für andere Menschen beten. Ja, für uns und für andere. Und darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns dich offenbart hast, dass du das Licht der Welt bist und dass du uns hilfst zu verstehen, dass wir eben auch das Licht sind, die wir dir folgen und wir beten, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen tagtäglich und in dein Wort gehen und dass wir nicht im Dunkeln wandeln müssen oder umherirren müssen, sondern du weist uns immer den rechten Weg und wir danken dir, dass du für all das, was du für uns getan hast am Kreuz, was wir nie tun konnten. Wir lieben dich und wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.